Wolken ziehen vorbei. Die Zeit vergeht, hält für uns zwei nicht an. Fühlen uns so frei, wie der Wind, der seine Richtung ändern kann. Wir sind wie ein Kind, das die Welt neu entdeckt. Keine Angst, ohne Furcht, seine Arme ausstreckt. Wir sind einfach frei. Frei wie der Wind, Richtung Zukunft und zurück. Frei wie der Wind und mit einem kleinen bisschen Glück können wir die Welt erfahren mit ganz neuen Augen. Dinge sehen, die andere nicht glauben. Dinge tun, die unerreichbar sind. Wir sind frei wie der Wind. Ungetrübte Sicht auf die Dinge, die noch vor uns liegen. Nein, ihr hält uns nichts. Keine Angst, ob wir die Kurve kriegen. Wir sind wie der Wind, schweben unseren Weg. Ohne Stopp, ohne Halt, egal was vor uns steht. Wir sind einfach frei. Frei wie der Wind. Richtung Zukunft und zurück.